Die Geschichte mit den Tauben fing damit an, dass der Pumuckl den Rest seines Stückchens von der Frühstückssemmel nicht mehr essen wollte und deshalb damit herumspielte. Der Meister Eder sah das und sagte: Pumuckl, hör auf, das Brot so zu verbröseln. Dann werde ich die Bröseln eben verdröseln und Kugeln daraus rugeln. Hör bitte sofort auf, aus dem Brot Kugeln zu drehen. Ja, das ist aber lustig. Nein, das ist nicht lustig. Mit Brot spielt man nicht, merkt er das? Und warum spielt man nicht mit Brot? Weil Brot zum Essen und nicht zum Spielen da ist. Ja, ja, ja. Wenn man aber satt ist, dann kann man Brot nicht mehr essen. Dann kann man bloß noch damit spielen, wenn man nicht platzen will. Pumuckl, es ist nicht jeder satt auf der Welt. Und wer sich nur ein bisschen vorstellen kann, was ein Stückel Brot für einen armen Teufel bedeuten kann, der spielt nicht mit dem Brot. Aha, und was tut er denn damit? Trägt das vielleicht immer gleich zu einem armen Teufel hin? Nein, das geht ja auch nicht immer. Aber man kann Brot wenigstens verfüttern, wenn man schon selber nicht mehr essen mag. Es gibt ja genug Tiere, die es gern fressen. Oh ja, oh, ich weiß ein solches Tier. Also pass auf, ich werde ihm jetzt gleich mein Brot bringen. Jawohl, der Pumuckl ist ein braver Pumuckl, der sein Brot gleich verfüttert. Halt, wo willst du denn jetzt hin? In den Hof, zu dem Tier. In den Hof, das ist doch kein Tier. Doch, ein ganz großes sogar. Also das ist fast so groß wie der Pumuckl. Ja, du meinst einen Hund vom Weinzels? Nein. Ist doch kein Brot. Ich meine ja nicht den Hund von Weinzel. Ich meine die Tauben von der Frau Berger. Ach, weißt du, die sind ein bisschen kleiner als ich, aber sie fressen viel Brot, weil die Frau Berger immer welches hinwirft. Und jetzt kriegen sie mein Brot auch noch. Tauben sind doch arme Teufel, oder? Nein. Die Tauben fütterst du mir auf gar keinen Fall. Aber du hast doch gesagt, dass das Füttern von Tauben ist von der Hausverwaltung ausdrücklich verboten worden. Aber die Frau Berger, die darf füttern. Nein, die darf's auch nicht. Und sie hat auch schon wegen der Fütterei Krach mit der Hausmeisterin. Ist ja unappetitlich. Bis dort hinaus. Gleich neben den Hauseingang schmeißt sie die alten Brotbrocken hin. Die Leute treten rein, tragen sie mit die Schuhe ins Treppenhaus und dann darf's die Hausmeisterin zusammenputzen. Eine Zumutung ist das. Ja, aber ich könnte mein Brot woanders hinwerfen. Du sollst die Tauben überhaupt nicht füttern. Überhaupt nicht? Nein, die Tauben können Krankheiten übertragen und sind voller Ungeziefer. Sowas soll man auf gar keinen Fall großziehen. Ja, großziehen. Aber die Tauben, die werden ja gar nicht du groß. Du sollst die Tauben sein lassen und damit basta. Du musst jetzt wieder arbeiten, Pumuckl. Das Brot isst du in einer halben Stunde, da wirst du dann schon wieder Appetit haben. Und wenn ich keinen Appetit habe? Dann wartest immer eine ganze Stunde und dann wird der Appetit schon kommen. Der Appetit wird nicht in einer Stunde kommen, weil ich in einer Stunde vielleicht überhaupt nicht da bin und dann findet mich der Appetit gar nicht, weil ich nämlich vielleicht im Hof bin und weil ich vielleicht das Appetitbrot mitgenommen habe und weil vielleicht die Tauben Appetit haben. Wenn Meister Eder Schreiner arbeitet, muss der Pumuckl Fütter arbeiten, weil man nämlich mit Brot nicht spielt. Jawohl! Und schon nahm der Pumuckl das Brot und spazierte damit in den Hof. Er warf noch einen vorsichtigen Blick in die Werkstatt, aber der Meister Eder war so in seine Arbeit vertieft, dass er nichts merkte. Die Tauben pickten tatsächlich an dem Futter, das die Frau Berger wieder einmal neben die Hauseingangstüre gestreut hatte. Der unsichtbare Pumuckl mit dem durchaus sichtbaren Brot in der Hand postierte sich bei den Aschentonnen und versuchte von dort aus, die Tauben herbeizulocken. Hallo, ihr! Hallo, man isst nicht neben der Haustüre, das ist eine Zumutung, jawohl. Und vom Boden isst man überhaupt nicht, sondern man isst aus der Hand. Kein Benehmen ist das, kein Benehmen! Hallo! Schaut mal her, ich habe feines Brot. Das könnt ihr aus der Hand essen. Schmeckt sehr gut, sag ich euch. Ihr sollt her schauen, sag ich! Die schauen einfach nicht hin. Hallo! Hey! Wenn ihr schon nicht schaut, dann hört wenigstens. Oh je, die haben ja gar keine Ohren. Und Nasen haben die auch nicht. Was habt ihr denn eigentlich? Ich werde das Brot zu den Tauben hintragen und es ihnen direkt in die Schnäbel stecken. Jawohl. Da habt ihr vom Pumuckl gutes Brot. Halt! Nicht davonfliegen, ihr dummen Vögel! Halt! Da oben auf der Dachrinne gibt's doch kein Brot. Da drum gibt's doch nur Dach. Damit hatte der Pumuckl zweifellos recht. Aber für eine Taube ist eine Stimme und dazu noch ein heranhüpfendes Brot so erschreckend, dass sie eben das Hausdach vorzieht. Der Pumuckl stand im Hof und war recht wütend. Er schubste das Taubenfutter von der Frau Berger mit dem Fuß in Richtung Aschentonnen und schmiedete finstere Pläne. Wenn jetzt wieder eine Taube herunterkommt, dann werde ich sie am Schwanz zu den Aschentonnen ziehen, mitsamt ihrem Ungeziefer, und dann muss sie mein Brot essen. Jawohl. Ui, ui, ui, ui, ui, da kommt ja eine geflogen. Und wo setzt die sich hin? Natürlich, natürlich, natürlich, dahin, wo die Hausmeisterin schimpft. Das wird der Pumuckl nicht zulassen. Für was bin ich denn unsichtbar? Ne? Ja. Ja, Gurnur, Gurnur, Gurnur. Gleich werde ich dich haben, gleich. Siehst du? Wirst du gleich aufhören, so schrecklich mit deinen dummen Flügeln zu klappern? Nein! Nicht! Nein! Ob ihr es glaubt oder nicht, die Taube ist in ihrem Schreck mitsamt dem Pumuckl auf das Dach des Vorderhauses hinaufgeflogen. Der kleine Kobold hatte nämlich in seinem Jagdeifer die Taube nicht nur beim Schwanz gepackt, sondern sich richtig auf sie gestürzt und mit beiden Armen ihren Hals umschlungen. Sicher ist noch niemand von euch in einer Dachrinne eines vierstöckigen Hauses gesessen, aber ihr dürft mir glauben, dass das eine recht schwindelerregende Sache ist. Hi. Das ist ja schrecklich hoch. Da kann man ja hinunterfallen. Da will ich lieber gar nicht hinunterschauen. Da sitzen sie alle. Wenn man Flügel hat, da mag das ja hier ganz gemütlich sein. Der Hof ist aber tief unten. Und die großen Aschentonnen, die sind ganz klein, wenn man das von hier aus sieht. Wie komme ich denn da wieder runter? Hui, hui, hua. Warum habe ich bloß die dumme Taube losgelassen? Dafür war es sehr gescheit, dass ich das Brot nicht losgelassen habe. Jetzt wäre ich bald runtergefallen. Erstens kann man dann nicht so schnell verhungern. Und zweitens kann ich vielleicht damit eine Taube anlocken. Hey, ihr! Hallo, schaut mal, was ich da habe. Wenn ihr was wollt, braucht ihr nur herkommen und dann... Aber ihr sollt doch nicht ohne mich wegfliegen und mich hier ganz allein lassen. Wenn ihr nicht gleich zurückkommt, dann esse ich mein ganzes Brot selbst. Jawohl, alles esse ich selbst. Ist das tief. Diese finstere Drohung nützte leider gar nichts. Der Pumuckl machte sie auch nicht wahr. Er hatte nämlich wirklich keinen Hunger. Er legte das Brot also in die Dachrinne und krabbelte vorsichtig der Rinne entlang bis zur Regentraufe. Er guckte in das tiefe, dunkle Loch des Abflussrohres, das in den Hof reichte. Nein, da innen hinunterrutschen konnte er nicht. Wer weiß, wo er da gelandet wäre. Und außen hinunterrutschen konnte er auch nicht, weil das Rohr so an der Dachrinne angebracht war, dass es ein kleiner Kobold von oben nicht erreichen konnte. Blieben noch die Dachluken zum Speicher des Hauses. Der Pumuckl krabbelte also wieder die Dachrinne entlang zu den Luken. Aber alle waren verschlossen. Das hilft mir. Die sind alle zu. Aber ich kann doch nicht immer hier auf dem Dach bleiben. Ein Dachkobold, das ist ja ganz bestimmt das Dümmste, was es gibt. Jawohl. Und wenn mich der Meister Eder sucht, dann sucht er mich überall, aber ganz sicher nie auf dem Dach. Ruhig hinsetzen. Pumuckl, ganz ruhig hinsetzen und nachdenken. Ich hab's. Ich muss mich so in die Dachrinne setzen, dass ich in den Hof schauen kann. Und wenn der Meister Eder mich im Hof sucht, dann rufe ich ihm und dann kann er die Luke aufmachen und dann kann er mich holen. Das ist ja ganz einfach. Der Pumuckl war gleich wieder guter Dinge und tat, was er sich vorgenommen hatte. Und tatsächlich schien auch bald seine Rechnung aufzugehen. Als es nämlich so anhaltend still und ruhig im Haus war, hatte der Meister Eder plötzlich das Gefühl, einmal nach seinem Kobold schauen zu müssen. Und natürlich fiel ihm gleich das Taubengespräch ein, als er den Pumuckl nicht im Haus fand, und er ging vor zu den Tauben. Kaum war er ein paar Schritte in den Hof gegangen, hörte er auch schon von oben Pumuckls Stimme. Hallo, hallo, hallo, ich bin da, hier, da. Das war doch der Pumuckl. Pumuckl! Ja, ich sitze auf dem Dach, nicht auf dem Baum, wo du hinschaust. Auf dem Dach? Ja, da gleich über dir auf dem Dach. Du musst mich hier herunterholen. Ja, wie kommst du denn dann auf? Geflogen! Schmarrn! Du kommst augenblicklich auf dem Weg wieder runter, auf dem du hinaufgekommen bist. Aber das geht doch nicht! Herrschaftszeiten, lehn dich nicht so weit vor, fallst mal herunter. Steig wieder zurück in den Speicher, aber sei vorsichtig. Das geht nicht, weil alle Fenster sind zu. Du musst mich holen. Ja, na halt dich ruhig, ich komm auf. Ich hol einen Schlüssel bei der Hausmeisterin. Um Gottes Willen, was ist denn los, Herr Eder? Was ist denn da oben? Gut, dass Sie gerade daherkommen. Ich wollte gerade zu Ihnen und einen Schlüssel für den Speicher holen. Aber Sie haben Ihren Speicher doch im Hinterhaus. Schon, aber auf dem Dach vom Vorderhaus sitzt er da. Wo sitzt wer? Ja, den können Sie nicht sehen, bloß ich. Trotzdem, bitteschön, geben Sie mir doch einen Speicherschlüssel. Also ich verstehe nicht, was Sie da oben wollen. Ich muss jemanden runterholen. Aber Herr Eder, auf dem ganzen Dach sehe ich niemanden, den man runterholen könnte. Und Sie sind fein nicht mehr der Jüngste, Herr Eder. Ach. Also Sie kommen mir nicht aufs Dach. Ich möchte für an nichts schuld sein, gell? Das Wenn Sie schon. Meinen, ich bin lebensmüde und möchte vom Dach fallen, dann ist das ein Irrtum. Ich möchte bloß eine Dachluke aufmachen und eine Schnur raushängen, was? Damit er sich daran einhalten kann. Wer? Jetzt sag's mir doch bitte schön, wer? Der Pumuckl, jetzt wissen Sie es. Herr Eder, darf ich ein offenes Wort reden? Ja, ich weiß schon, Sie glauben, ich bin verrückt. Also, Sie haben im Laufe der letzten Jahre schon öfter so Sachen gesagt, dass Sie an Kobolde oder sowas glauben. Und ich meine, es mag ja alles ganz harmlos sein, gell? Und ich bin ja nicht so. Aber einen Schlüssel für einen Speicher kriegen Sie von mir nicht. Dann machen halt Sie die Dachluke für ein paar Minuten auf und lassen Sie bitte die Speichertür auch ein bisschen auf, dann kann er raus. Ja, also ich werde es meinem Mann sagen, wenn er heute Abend heimkommt, gell? Heute Abend? Ja. Ja, sind Sie denn ganz bei Trost? Entschuldigen Sie, würden Sie sowas Ähnliches wie ein kleines Kind den ganzen Tag in der Dachrinne sitzen lassen? Kleines Kind? Ja, können Sie sich denn nicht vorstellen, was da alles passieren kann? Aber Herr Eder, ring sich doch nicht so auf, das schadet Ihnen nur. Ich mach dann das Fenster schon auf, gell? Gehen Sie nur jetzt wieder in Ihr Werkstatt rein. Sie werden sehen, alles kommt in Ordnung. Geht, das sagen Sie doch bloß so. Ja. Aber ich sag Ihnen nur, wenn in 10 Minuten die Dachluken nicht auf ist, dann bin ich drum im Speicher. Verlassen Sie sich drauf, dass ich da reinkomme. Ja, da können Sie sich verlassen. Mit dieser finsteren Drohung ließ der Meister Eder die Hausmeisterin stehen und ging in die Werkstatt. Dabei kam ihm eine gute Idee. Bei dem schönen Wetter würde ganz bestimmt jemand im Waschhaus Wäsche waschen. Er brauchte dann diese Hausfrau nur dazu bringen, nicht im Hof, sondern im Speicher die Wäsche aufzuhängen. Dann war der Speicher offen und niemand konnte ihn daran hindern, ihn zu betreten. Schleunigst ging er ins Waschhaus. Und er hatte sich nicht geirrt. Die Frau Kellermeier aus dem Vorderhaus schaltete gerade die Wäscheschleuder ab und nahm die zum Aufhängen fertige Wäsche heraus. Er machte eine höchst besorgte Miene und sagte: Sie werden doch jetzt nicht im Hof aufhängen wollen. Sieht es ganz sein, dass ein Lastwagen mit einer Holzlieferung kommt und da würde Ihre Wäsche ganz staubig werden. Das tut mir schrecklich leid. Darf ich Ihnen helfen, Ihre Wäsche in Speicher zu tragen? Ich helfe Ihnen sogar beim Aufhängen. Und ehe die verdutzte Frau Kellermeier etwas dagegen sagen konnte, nahm der Meister Eder schon den Wäschekorb und trug ihn so schnell in den Speicher hinauf, dass die gute Frau kaum nachkam. Oben angekommen, stellte er schleunigst den Korb ab und stürzte zu einer der Dachluken, um sie zu öffnen. Doch das ging der Frau Kellermeier zu weit. Sie fiel ihm in den Arm und verbat sich das energisch, weil sonst der ganze Ruß vom Kamin auf ihre Wäsche gewirbelt würde. Dem Meister Eder blieb nichts anderes übrig, als das Fenster zuzulassen. Verzweifelt sah er sich um. Da waren auch noch Speicherabteile, etwas von der Wäscheaufhänge entfernt, wenn man von dort aus eine Luke öffnen könnte. Aber alle Speicherabteile waren verschlossen. Wenn er nur gewusst hätte, welches Abteil welchem Mieter gehörte. Da blieb ihm nur eines übrig, einfach bei verschiedenen Leuten zu klingeln. Ja, bitteschön. Entschuldigen Sie, haben Sie ein Speicherabteil, das eine Dachluke in Richtung zum Hof hinaus hat? Nein. Nein, unser Abteil geht zur Straße hin. Können Sie mir sagen, wer nach der Hofseite hin eins hat? Ja, Bauers und Neumanns. Warum? Ist irgendwas los im Speicher? Nichts Besonderes. Es handelt sich bloß um eine Reparatur. Vielen Dank und entschuldigen Sie die Störung. Ja, aber bitteschön, Herr Eder. Während der Meister Eder vergeblich im Speicher gewesen war und nun bei Bauers läutete, leider war dort niemand zu Hause, und dann zu Neumanns ging, während der ganzen Zeit also wurde es dem Pumuckl in der Dachrinne zu langweilig. Und zu warm wurde es ihm auch, weil die Sonne direkt auf die Dachrinne schien. So viel er auch nach den Dachluken spähte, keine öffnete sich. Es ist viel leichter, irgendwo hinaufzukommen, als irgendwo hinunterzukommen. Jedenfalls, wenn man es mit Tauben zu tun hat. Die sitzen immer auf Dächern, aber wenn man eine braucht, dann sitzen sie auf Bäumen oder Zäunen oder Balkonen oder irgendwo. Dabei liegt hier ein so schönes Brot in der Dachrinne. Aber jetzt, hui, hui, hui, jetzt kommen welche. Die kommen direkt da heraufgeflogen. Oh, oh, da sitzen sie. Die sehen mein Brot. Die picken dran. Gutes Brot, sehr gutes Brot. Na ja, streitet euch nur ein bisschen drum. Dann werde ich auch eine erwischen und oh, Klabauter, wieder hinunterfliegen. Hoffentlich schaut der Meister Eder nicht gerade her, sonst werde ich sichtbar und dann fällt die sichtbare Taube mitsamt dem sichtbaren Pumuckl. Ist das hoch? Fällt dann hinunter die Taube. Der Pumuckl schlich sich ganz langsam den Tauben näher und warf dabei ständig einen Blick abwechselnd zu den Dachluken und in den Hof. Er erspähte keinen Meister Eder. Pumuckls Herz klopfte gewaltig. Es war gar nicht leicht, an die Tauben heranzukommen, weil die streitsüchtigen Vögel sich gegenseitig um den Fund stritten und wegdrängten und weghackten. Während der Pumuckl sich Mut für sein gefährliches Unternehmen machte, hatte der Meister Eder bei Neumanns Erfolg. Nachdem der Meister Eder glaubwürdig versichert hatte, er müsste in der Dachluke etwas reparieren, schloss der Herr Neumann bereitwillig sein Speicherabteil auf. Es mussten erst zwei Kisten weggeschoben werden, damit der Meister Eder an das kleine Fenster hinkommen konnte. Der Pumuckl aber draußen auf dem Dach war jetzt ganz nahe an die Tauben herangerückt. Bebend vor Angst flüsterte er. Jetzt los. Oh, Klabauter, das steht mir bei. Jetzt, oh, oh, oh, dritter Stock, zweiter Stock, erster Stock. Brave Taube, brave Taube. Danke, vielen herzlichen Dank, liebe Taube. Herr Neumann, entschuldigen Sie, haben Sie eine Schnur da herum? Ja, hier habe ich eine Schnur. Ja, bitte. Dankeschön, Herr Neumann. Pumuckl, ich bin da. Wo bist du denn? Komm schnell her. Kannst dich an der Schnur da einhalten? Pumuckl, gib doch eine Antwort. Pumuckl! Was haben Sie denn, Herr Eder? Pumuckl! Pumuckl, sag wenigstens was, damit ich weiß, dass du nicht runtergefallen bist. Pumuckl! Herr Eder! Was schreien Sie denn so aufgeregt? Jetzt ist er vielleicht runtergefallen. Ja, ich muss schnell runter, bitteschön. Herr Neumann, lassen Sie das Fenster offen und halten Sie die Schnur fest, gell? Ganz fest, ja? Ich komme gleich wieder, aber ich muss unbedingt wissen, ob er droben ist oder drunten. Ja, wer denn? Sagen Sie mir doch, wer? Ja, bitteschön, halten zum Himmels Willen die Schnur fest. Ja. Nicht auslassen, bis ich wiederkomme, bitteschön, ja? Ja, schon, freilich nur. Herr Eder, ich verstehe nicht. Ich sag's Ihnen später. Der Herr Neumann hielt die Schnur so fest, als hinge Meister Eders Leben davon ab. Der Schreinermeister aber rannte im Sturmschritt die Treppe hinunter. Im Hof war kein Pumuckl. Aber in der Werkstatt, da war er. Er saß vor Erleichterung laut singend in seiner Schaukel. Eine Taube ist nicht dumm, trägt mich hierhin, die Luft herum. Ja, da bist ja. Ja, was ist denn? Jetzt habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Wie bist denn du runtergekommen? Wie ich hinaufgekommen bin, also mit einer Taube, geflogen. Aber das gibt's doch nicht. Das habe ich eben auch gedacht und doch hat es gegeben. Also, weißt du, man muss eine Taube nur richtig fest umarmen. Also, ja. Ich habe alle Tauben fest umarmt, jawohl. Und alle Tauben haben mein Brot gegessen und zwei Tauben sind mit mir geflogen und alles Geziefer und Ungeziefer ist auch mitgeflogen. Ja, pfui Teufel. Ja, dann werde ich jetzt gleich von oben bis unten waschen. Nein! Sonst trifft jetzt mich der Schlag. Okay. Weißt du, mich waschen, also das ist ja, also nein, das ist ja direkt zum Davonfliegen. Na, das ist, damit du dir das Davonfliegen abgewöhnst. Jedes Mal stecke ich dich dann in die Badewanne. Nein! Doch! Nein! Du, und wenn ich dir verspreche, dass ich nie mehr fliege, dann könntest du... Wirst du nur einmal gewaschen, und zwar jetzt. Ach, du bist überhaupt kein bisschen froh, dass du mich wieder hast. Doch, bin sogar sehr froh. Aber jetzt, ja, um Himmels Willen, der Herr Neumann hält ja immer noch die Schnur zur Dachluke nass. Ich bin gleich wieder da, Pumuckl. Ja, und ich bin gleich nicht mehr da, weil ich nämlich jetzt gleich ganz tief versteckt bin in den Hobelspänen. Das hat dem Pumuckl zwar wenig genützt, denn der Meister Eder bestand auf der Reinigung des Kobolds, nachdem er den Herrn Neumann von seiner Aufgabe befreit hatte und auch noch mit dem Hobel über den Rahmen der Dachluke gefahren war. Schließlich musste der Schreinermeister ja so tun, als würde er etwas reparieren. Er reinigte dann den Pumuckl so gründlich, dass der seitdem einen großen Bogen um Tauben herum macht. Nur von Ferne hat er ihnen noch einmal zugerufen. Das wollte ich euch noch sagen. Ihr seid ganz schmutzige Geziefertiere. Ihr solltet euch mal vom Meister Eder waschen lassen. Wetten, dass euch dann das Fliegen genauso verginge wie mir. Das hat die Tauben aber nicht sehr beeindruckt. Sie sind schmutzige Großstadttauben geblieben. Der Meister Eder aber hat eine Zeit lang vermieden, den Bewohnern des Vorderhauses zu begegnen. Vor allem, weil der Herr Neumann sagte, er würde den Meister Eder den anderen Mietern weiterempfehlen, es gäbe noch mehrere Dachluken, die er reparieren müsste.